Dass der Meister Ede ein herzensguter Mann ist, das wissen wir alle. Aber diese Güte hat für ihn bisweilen einen Nachteil. Der Meister Eder kann nicht Nein sagen, wenn ihn jemand um einen Gefallen bittet. Und wenn dieser jemand noch dazu ein ehemaliger Schulfreund von ihm ist, dann sagt er eben auch mal zu etwas Ja, wovon er weiß, dass es ihm sicher Ungelegenheiten bereiten wird. Aber ich will keine langen Vorreden halten. Die Sache war so. Vor ein paar Tagen ging die Werkstatttüre auf und herein kam ein Mann in Meister Eders Alter und sagte: Franz! Franz, grüß dich Gott! Grüß Gott, Sie wünschen? Ja, mein, der Müller-Schursch. Ja. Ja, bist du es jetzt oder bist du es nicht? Ja, freilich bin ich's. Der Schursch. Ja. Also beinahe hätte ich dich jetzt nicht erkannt. Okay. Ja, Schursch, was weht denn dich da rein zu mir? Wie lange haben wir uns mir jetzt schon immer gesehen? Ewig nimmer, Eder, ewig. Ja, es ist allerweils gleiche. Die besten Freunde sieht man am seltensten. Darum sind sie ja auch die besten. Ja, ja. Okay. Und dann kommen sie nur, wenn's was wollen. Ja. Und Franz, das ist bei mir auch nicht anders. Ich komme, weil ich eine Frage an dich habe. Eine Frage, also dann setzt sie mal da her. Nein, nein, nein, danke schön, ich bleib stehen, aber brauchst du kannst ja weiterarbeiten. Oder kann ich sonst was für dich tun? Sag, wie geht's dir denn allebei? Ja, bei mir, da geht's soweit ganz gut. Ich hab nicht mehr weit, nur ein halbes Jahr zur Pensionierung. Wie geht's deiner Frau? Auch alles soweit in Ordnung. Dein Buben? Meinem Buben. Du, der hat selber schon einen Sohn mit 14. Was, schon 14 Jahre alt ist der Ende? Ja, ja. Na, die Zeit geht sowas. Dabei weiß ich noch gut, wie ich deinen Buben auf meine Knie hab reiten lassen. So ein Stepsi war er damals. Ja. Der ist heute Rechtsrat bei der Stadt. Rechtsrat? Ja, ja, aus dem ist schon was warm, bloß ist. Ja, da kann man gratulieren. Du, dein Sohn war schon allerweil ein ganz Gescheiter. Der schon, aber weißt, mein Enkel, der Steffi, es ist halt eine andere Generation. Ja, du, der ist ja erst 14. Da verwachst sich noch allerhand, bis der groß ist. Naja, ich weiß nicht, hoffen wir's. Jetzt macht uns der Steffi rechte Sorgen. Und Franz, das ist eigentlich der Grund, warum ich dich heute aufsuche. Sag, Franz, brauchst du nicht einen Lehrbuben? Einen Lehrbuben? Ja. Ich? Ja. Na, weißt, was ich arbeite, das langt für mich. Und allzu viel Arbeit nehme ich schon gar nicht mehr an. Vor allem keine großen Sachen mehr. Das, was ich an Arbeit annehme, das schaffe ich alles ganz ohne Lehrbuch. Ja, du sollst ihn ja auch nicht für lang nehmen, nur damit der Lauser, der Faule, einmal sieht, was Arbeit heißt. Ja, da wäre aber ein größerer Betrieb viel besser. Nein, gerade bei dir wäre es mir recht. Geh, bei mir wird es ihm doch langweilig. Das macht doch nichts. Nachher soll es ihm langweilig werden. Ja. In der Schule weißt, langweilt er sich nämlich auch. Jetzt ist das zweite Mal am Durchfallen. Nein. In Latein einen Sechser, in Mathematik einen Sechser. Aufsatz kann er auch nicht schreiben. Ja, der Mensch für den Schreiner, der ist schon lange. Nein, versteh mich bitte nicht falsch. Fürs Handwerkliche hat er noch am ehesten ein Geschick. Ach so. Ja, ja, wenn's nach mir gegangen wäre, hätte ich ihn ja nie aufs Gymnasium getan, sondern gleich was Gescheites lernen lassen. Aber weißt schon, mein Sohn als Rechtsrat hat halt auch seinen Ehrgeiz gehabt mit dem Buben, ne? Ja, ja, das verstehe ich schon, aber ganz ehrlich, der Sohn von einem Rechtsrat als Schreiner, du, das wird nie was. Sag das nicht, Franz. Schau, du sollst es ja auch nur für 4 Wochen probieren, nicht länger. Nicht einmal was zahlen brauchst du den Buben. Er soll nur wissen, wie es ist, wenn man 8 Stunden arbeiten muss. Ja, schon, aber was, bei mir ist das nicht so einfach. Ich bin ja nicht so allein, wie du vielleicht denkst. Aber Franz, wirst doch keine Freundin haben auf deine alten Tage. Nein, das nicht. Wer denkt denn an sowas? Und auch wenn du eine hättest, es hat ja nichts mit meinem Enkel zu tun. Und mit dem Schreinern auch nicht. Ja, das nicht. Es ist ja bloß, weil... Jetzt such keine lange Ausrede. Ich merke ja, dass dir keine einfällt. Sag ja, Franz. Und du tust mir und meiner ganzen Familie den größten Gefallen, den uns überhaupt jemand tun kann. Naja, 4 Wochen, wenn es nicht länger ist. Franz, ich hab doch gewusst, dass ich zu dir nicht umsonst komme. Hm. Ja, sag einmal, ist denn der Herr Rechtsrat überhaupt damit einverstanden? Ja, und wie... Der verehrt dich ja. Du weißt ja gar nicht, wie. Du warst ihm als Kind sein liebster Nennonkel. So. Ja. Naja. Na also, Von mir aus schicken heute halt her einmal den Steffel. Dem guten Meister Eder war nicht ganz wohl bei der Zusage. Weniger deshalb, weil er nicht für kurze Zeit einen Lehrbuben hätte anlernen können, sondern weil er an den Pumuckl dachte. Was habe ich da eben gehört? Oder habe ich vielleicht falsch gehört? Du willst hier bei uns, in unserer schönen, gemütlichen Werkstatt, willst du einen Steffi? Na ja. Also wenn ich schon das Wort höre, Steffi, also da ist mir ja eine Katze noch lieber. Die redet uns wenigstens nicht immer hinein. Aber Pumuckl, du hast doch gehört. Ich habe ja gar nicht ausgehört. Aber einen Steffi, der nicht mal Mathematik kann. Du Mathematik hast. Ja, das habe ich ja gesagt. Nein, und sonst kann er auch nichts. Und faul ist er, stinkend faul. Und ein Lauser. Ja, vielleicht kann ich ihm den Lauser ja austreiben. Nein, das kannst du nicht. Das weiß ich aus Erfahrung, jawohl. Allerdings. Aber Schnappumuckl, es ist ja bloß für 4 Wochen. 4 Wochen! 4 Wochen können wir doch hier nicht miteinander reden. 4 Wochen lang kann ich hier nicht schaukeln. Und 4 Wochen lang kann ich hier nichts und nichts und nichts. Pumuckl, das ist doch nicht so schlimm. Doch, das ist sehr schlimm. Doch, schau, wir hängen die Schaukeln auf ins Wohnzimmer und ich komme immer wieder nach zu dir und da können wir so viel reden, wie wir wollen. Nein, ich will hier sein und ich will deine dumme Maschine hören und ich will sehen, wie du arbeitest und dann will ich hier auch noch lustig sein und wütend. Das kannst du ja trotzdem. Jawohl, das werde ich auch. Wenn der Bub da ist, dann heißt es doch nicht, dass du allerweit rum in der Wohnung sein musst. Du kannst genauso herunten sein wie sonst auch, bloß dass du halt unsichtbar bist. Ich will aber sichtbar sein. Ja, mein, ich habe die Koboldgesetze nicht erfunden. Und jetzt habe ich zugesagt, dass ich den Buben nimm und jetzt geschieht's auch. Ja gut, bitte. Dann geschieht eben auch sonst noch einiges. Der Pumuckl sei doch gescheit. Ich soll gescheit sein, damit hier ein dummer Bub dumm sein darf. Na, nein, den bin ich lieber. Pass auf, Pumuckl. Den erziehen wir zwei. Du hilfst mir dabei. Da kann ich überhaupt nicht helfen, weil ich ja gar nicht weiß, wie man das macht und wo man da zieht, wenn man jemand erzieht. Nein, man darf ihm halt nichts durchgehen lassen. Keine Schlamperei und keine Faulheit und so, ne? Und wie macht man das? Tu doch nicht so. Brauchst nur an manche Sachen denken, die du anstellst und ich dir auch nicht durchgehen lasse. Schließlich habe ich dich doch auch ein bisschen erzogen, oder? Und so machen's mir zwei jetzt mit dem Buben, verstehst du? Ja, jetzt verstehe ich es. Wir sperren den lieben Steffi in eine Schublade, wenn er was angestellt hat. Na, das geht doch nicht, Pumuckl. Ja, also entweder wir erziehen ihn oder wir erziehen ihn nicht. Also du ahnst ja gar nicht, was einem alles bei dir durchgeht, wenn man nicht gerade zufällig aus Versehen in einer Schublade sitzt. Meine Augen nicht überall zur gleichen Zeit haben. Nein, weil du ja hast hinten keine Augen. Aber wenn wir zu zweit auf den Buben aufpassen, dann wird er sich wundern. Das ist dann so, dass wir ihn zu zweit ununterbrochen im Auge haben. Ununterbrochen im Auge. Oh, da bin ich aber froh, dass du mich nicht zu zweit erzogen hast. Vielleicht will der Steffi, wenn ihm so gar nichts durchgeht, auch lieber wieder dahin, wo er herkommen ist. Das wäre zurück gut, ja. In seine Schule. Ja. Und dann haben wir alle miteinander das erreicht, was wir wollen. Ja. Der Herr Rechtsrat hat den Buben wieder in der Schule und wir zwei wieder unsere Ruhe. Also, hilfst du mir den Steffi erziehen? Ja, und wie ich dir helfe? Also, ich werde ein unterbrochenes Dauerauge auf ihn werfen. Der wird sich wirklich wundern, wird sich der. Ja, und dann kam der aufregende Tag, an dem der Steffi verabredungsgemäß in der Werkstatt erschien. Das heißt, nicht ganz verabredungsgemäß, denn er hätte eigentlich pünktlich um 8 antreten sollen und es war fast 9, als er mit hochmütiger Miene unter der Tür stand. Grüß Gott, Herr Eder. Aha, wenn mich nicht alles täuscht, dann bist du der Steffi. Steffi sagt bloß mein Großvater zu mir. Ich heiße Stefan mit EF. Na also, Stefan mit EF, dann komm nur richtig rein in die Werkstatt. Ich beiß dich nicht. Eigentlich hättest du ja um 8 Uhr da sein sollen. Ja, mei. Der Bus, ich bin zuerst in die verkehrte Richtung gefahren. Ach so, naja, sowas kann einmal passieren. Morgen weiß dann die richtige Richtung. Ist jetzt nur ein bisschen dumm, weil ich jetzt dann weg muss. Nicht lang, nur eine halbe Stunde. Also zuerst einmal grüß dich Gott. Und ich hoffe, dass wir zwei gut auskommen miteinander. Dein Großvater hat gesagt, dass du fürs Handwerkliche ein bisschen der Geschick hast. Hast du schon mal mit Holz was gebastelt oder vielleicht gar geschnitzt? Geschnitzt? In die Schulbank einmal. Aber das hat bloß einen rechten Krach nachergeben. Ja, ja, ist ja nicht gerade das, was man unter Schnitzen versteht. Aber ist ja wurscht. Jetzt ziehst du mal den Arbeitskittel da an. Ach, das braucht's nicht. Ich hab eh schon meinen ältesten Anzug an. Zur Arbeit wird ein Kittel getragen. Schon deswegen, wenn man den auskochen kann und einen Anzug nicht. Da kriegst du dann von mir. Für 4 Wochen lohnt sich's vielleicht nicht, dass du deine Mutter einen kaufst. Ach, der ist ja viel zu weit. Ja, dann hast du einen Gürtel. Da schau her. Modenschau musst du ja gar nicht machen da herin. So, jetzt sieht es schon eher aus, als könnte man dir einmal einen Besen in die Hand geben. Besen? Ich bin doch keine Putzfrau. Nein, das bist nicht. Ich bin auch keine Putzfrau. Aber einen Besen muss man trotzdem in der Werkstatt in die Hand nehmen. Aber ich hab gemeint... Ich hab auch gemeint, dass du um 8 Uhr kommst. Dann hätte man mit was anderem anfangen können. Aber jetzt, während ich eine halbe Stunde weg bin, kann ich dich nicht gleich an irgendeine Maschine hinlassen. Also, drum kehrst jetzt einmal zusammen. Und möglichst so, dass man beim Zusammenkehren nicht den Staub aufwirbelt, sondern dass man zusammenkehrt. Schau, so. Das können Sie recht gut. Ja, du wirst das dann auch gleich so gut können. Da. Die größeren Stücke holst du auf Seiten, die schauen wir uns nachher an, was man verbrennen kann und was man noch brauchen kann. Dann lernst du gleich was dabei. So habe ich mir es vorgestellt. Brotzeit holen muss ich nachher auch noch. Nein, die hole ich schon selber. Du kehrst inzwischen zusammen. Aber schraube in meiner Abwesenheit nicht an einer Maschine rum und dreh ohne meine Aufsicht vorerst auch keine Schalter, gell? Die Maschinen sind zu gefährlich, solange man nicht damit umgehen kann. Mei, ich bin schon mit so vielen Maschinen umgegangen. Du, Stefan, jetzt will ich dir gleich und für alle mal was sagen. Solange du bei mir bist, wird ohne Widerrede das getan, was ich sag. Und dabei mache ich dich gleich auf was aufmerksam, das kannst du jetzt glauben oder nicht. Ich sehe alles. Ich hab sowas wie einen sechsten Sinn. Ob das Ausreden, Lügen, Faulheiten oder sonst was sind, ich weiß es. Jedes Dirl, das du in meiner Abwesenheit ohne meine Erlaubnis aufmachst, weiß ich. Ja, sogar jeden falschen Handgriff. Nachher müssen Sie ja eine Fernsehanlage einbaut haben. Sowas Ähnliches. Jedenfalls rate ich dir, probier's lieber gar nicht. So, und jetzt muss ich schnell weggehen. Bin in einer halben Stunde wieder da und du kehrst zusammen. Da ist die Schaufel. Damit tust du den Sägemehlstaub in den Kübel da. Tobelspänen zu verbrennen, dahinter ins Eck und die größeren Holzstückel daher auf einen Haufen. Später erkläre ich dir nachher, wie ich die Bretter da hinten sortiert haben möchte. Ja, ist ja schon gut. Der Meister Eder ist also weggegangen und der Stefan ist mit dem Besen in der Hand dagestanden und hat zunächst nichts getan als Grimassen geschnitten. Und das gefiel dem Pumuckl, der auf einem Bretterstapel hockte, schon gar nicht. Und was weiter geschah, gefiel ihm noch weniger. Der kleine Kobold hatte richtige Mühe, alles im Gedächtnis zu behalten, was sein Dauerauge sah. Als er nach ungefähr einer halben Stunde Meister Eders Schritte im Hof hörte, hüpfte er schnell in die Küche, um dort Bericht erstatten zu können. Herr Eder kam also, warf einen kurzen Blick auf den zusammengekehrten Boden der Werkstatt und sagte zu Stefan. Na, bist du gekommen, Stefan? Ja, freilich, war ja keine Kunst. Ist das bisschen Sägemehl da in dem Kübel alles? Ich hab schon einen Kübel voll in Tonne raustragen. Ah, drum. Es hätte mich nämlich gewundert, wenn das alles gewesen wäre. So, ich trage jetzt schnell das Zeug dann auf in meine Wohnung. Nachher schauen wir uns das Holz an. Tu einmal von den Holzresteln die da zusammen, von denen du glaubst, dass aus dem gleichen Holz sind. Mal sehen, ob du einen Unterschied rausfindest. Und damit ging der Meister Eder nach oben. Dort erwartete ihn der Pumuckl mit allen Anzeichen hellster Empörung. Gut, gut, dass du endlich da bist. Dieser Stefan, das ist, oh, ich weiß gar nicht, was das für einer ist. Ja. Zuerst, also zuallererst, da hat er hinter dir drein so ein Gesicht gemacht. Also so ein, ungefähr so, oh, so das ist ein ja Gesicht. Schrecklich. Ja, hat er aber gemacht. Weißt du, das habe ich direkt noch hinausgehen gespürt, dass die jetzt Grimassen schneiden. Ja, der hat lauter Massengrimassen. Grimassen, ja, aber das legt sich. Allerweil kann er ja nicht so ein Gesicht machen. Ja, aber was er dann getan ja, hat. Was denn? Uiuiuiui. Also zuerst, da hat er einfach nichts getan. Ach ja, so. Ja, er ist einfach in den Hof hinausgegangen und hat eine Zigarette geraucht. Was? Ja. Der Lauser mit seinen 14 Jahren? Ja. Der schlagt sich ja auf die Gesundheit in dem Alter. Ja, und dann ist er hereingekommen und hat überall hineingeschaut. Also auch, wo du die Flasche hast. Was ja. Für Flaschen? Ja, die Flasche, wo, weißt du, wo so ein Bild drauf ist, so mit so zwei Zwetschgen drauf. Ah. Ja. Ja, da steht ja noch das Zwetschgen, was ja, ja. Wo man ehrlich der Herr Winsberger mitgebracht hat. Ja, und da, weißt du, was er da gemacht hat? Ja. Da hat er daran gerochen. Gerochen? Aufgemacht und gerochen. Na ja, nur gerochen. Oder hat er auch getrunken? Nein, getrunken hat er nicht, nein. Weil ich ein Brett umgeworfen habe. Und da ist er dann erschrocken, dass ihm fast die Flasche aus der Hand gefallen wäre. Und dann hat er sie ganz schnell wieder reingestellt. Naja, ist ja recht früchter. Aber zusammengekehrt hat er nachher doch, denn wie ich jetzt gesehen habe, war soweit ganz sauber. Ja, dann schau mal unter den Bretterstapel. Da hat er nämlich schwupps, drupps, alles hinuntergekehrt. Ah, ja. Drum ist so wenig in dem Abfall. Drum, ja. Und sie mir hat gesagt, er hätte einen Kübel voll in die Tonnen drum. Also, weißt du, also faul sein und lügen und rauchen und Schnaps riechen und schnüffeln und Gesichter schneiden. Also das ist ja böser als 5 Pumuckels miteinander sein können. Ja. Hoffentlich verdirbt dich der Stefan nicht. Das ging mir gerade noch ab. Also sag mal, du bist ja überhaupt nicht empört, wie du zum Beispiel empört wärst, wenn ich das getan hätte. Na, weil wir zwei jetzt mit dem Erziehen anfangen. Jetzt freue ich mich nämlich auf sechs. Ich ziehe mit, Pumuckl. Das wird jetzt ein Spaß. Ja, wir ziehen. Rüber in die Werkstatt. Ja, komm. Ja, wir ziehen ihn ganz kräftig. Erziehen. Also jetzt komm. Soderle, hast du jetzt einen Unterschied gefunden zwischen den verschiedenen Holzsorten? Na, für mich sieht der eine wie die andere aus. Naja, das werden wir schon kriegen. Zuerst habe ich aber noch eine andere Beschäftigung für dich. Und zwar kehrst jetzt den ganzen Dreck, den du bloß unterm Bretterstapel gefickt hast, sauber drunter wieder raus, ja? Aber ich hab doch... Ein Kübel voll in die Aschentonnen dran, ja. Nein, mein Lieber, in den Hof bist bloß rausgegangen, um eine Zigarette zu rauchen. Ach, Sie haben spioniert. Was hab ich? Na, hinterrücks irgendwo zugeschaut. Na, hinterrücks hast bloß du was getan. Zum Beispiel überall rumgeschnüffelt. Ich habe aber nicht geschnüffelt. So, nicht geschnüffelt. Und wer hat nachher meinen Aprikosenschnaps gerochen? Aprikosen? Oder was, der Zwetschgenschnaps? Ich weiß nicht. Aber ich weiß es. Du hast die Schlankerl da aufgemacht und hast die Flaschen aufgemacht und dran gerochen. Und nur weil ein Brettl umgefallen ist und du so erschrocken bist, hast du nicht getrunken. Das Brettl? Dem Brettl ist aber gar nichts passiert. Um das geht's ja gar nicht. War alles so, wie ich es gesagt habe, oder nicht? Ach, das haben Sie bloß erraten. Also, du gibst zu, dass es so war, wie ich gesagt habe? Ich gebe zu, dass das Brettl umgefallen ist. Na gut, nachher nicht. Aber brauchst dich über alles Weitere nicht wundern. Und jetzt gibst mir dein Backerl Zigaretten, die deponiere ich oben in der Wohnung. Das ist besser für deine Gesundheit und für meine Werkstatt. Da kann nichts brennen da herin. So, komm gleich wieder runter. Freilich hat er das bloß erraten. Das gibt's doch gar nicht. Aber wart nur, das will ich doch sehen, ob der alles errät. Jetzt rieche ich nicht nur an dem Schnaps, sondern jetzt trinke ich auch noch einen Schluck und gieße ihm dafür Wasser drauf. Das will ich doch sehen, ob der Eder das spannt. Gedacht, getan. Zwar brannte dem Steffi der Schnaps wie Feuer im Rachen und im Magen und das Wasser lief ihm aus den Augen, aber er schaffte es. Er stellte die Flasche ganz genau an die Stelle, wo sie gestanden hatte, nur war der Inhalt jetzt mit etwas Wasser verdünnt. Er war sehr zufrieden mit der Leistung und wartete etwas trotzig und schon auch ein bisschen schadenfroh auf den Meister Eder. Wie konnte er auch ahnen, dass der Pumuckl sozusagen Fernsehauge spielte? So, und jetzt glaubt er ganz sicher, dass du überhaupt nichts merkst. Das würdest du aber sogar merken, wenn ich es nicht gesehen hätte, weil nämlich, also, weißt du, ganz glitzernasse Augen hat er von dem Schnaps gekriegt. Schnaps ist ja sicher ganz scheußlich zu trinken. Mhm. Ja, sauber. Aber das gewinnen wir ihm ab, das wäre ja gelacht. Wetten, der traut sich bald nimmer, nicht einmal mehr in der Nase bohren, wenn ich ihm den Rücken zudrehe. Ja, das glaube ich nicht einmal mehr im Rücken bohren, wenn du ihm die Nase zudrehst. So, und jetzt gehen wir in die Werkstatt. Ja. So. Na, Steffi, ist der Dreck jetzt unter dem Bretterstapel rausgeht? Noch nicht ganz, aber ich hab's gleich. Mhm. Naja, wenn du natürlich zwischendurch einen Schnaps trinkst, dann kann man ja nicht mit der Arbeit fertig sein. Aber ich... Was und einen Sprachfehler hast du jetzt auch noch gekriegt, mein armer Bub? Wenn ich aber keinen Schnaps getrunken habe. Steffi, ich hab dir doch gesagt, dass ich alles weiß. Warum glaubst du mir das nicht? Du hast einen Schnaps getrunken und Wasser draufgeschüttet. Und dann hast du das Flascherl genau an die Stelle hingetan, wo es gestanden ist, und wieder genauso zugesperrt. Und dabei ist dir von dem scharfen Zeug das Wasser aus den Augen geronnen, oder? Noch was? Das können Sie mir alles nicht beweisen. Mein Bub, leicht könnte ich es dir beweisen. Von deinen Fingerabdrücken angefangen, bis zum Schlüssel vom Kasterl, der jetzt nicht mehr so drinsteckt wie vorher. Auch das Wasser im Schnaps ließ sich nachweisen. Aber schau, das will ich ja gar nicht. Du weißt so gut wie ich, dass es ganz genau so war, wie ich gesagt habe. Du bist ja nichts weiter als zu feig, dass du das zugibst. Vielleicht ist das für mich? Du, das Telefon ist auf keinen Fall für dich. Telefonieren kannst du daheim, damit da gleich Klarheit herrscht. Ja, hier, Eder? Hier ist der Schmidt. Grüß dich, Franz. Grüß dich. Du, Franz, kannst du schnell zu mir rüberkommen? Ich habe da ein Schloss reparieren müssen. Es habe die Tür beschädigt. Ach so. Also das passiert mir sonst nie. kannst du das schnell ein bisschen richten? Ich meine, das geht natürlich auf meine Kosten. Ja, ja, ich komme gleich rüber und schauen wir's an, gell? Also, servus dabei. Dankeschön, servus. Ja, jetzt muss ich noch mal weg, Steffi. Sortier die Bretter der Größe nach und dann sortierst die Beschläge da alle. Und für die Beschläge, da suchst du passende Schreiberl dazu raus, gell? Und sonst wird nichts anderes getan, verstanden? Ja, ja, ist schon gut. Diesmal schaue ich aber genau nach, ob er auch wirklich aus dem Hof rausgeht. Rausgegangen ist er. Jetzt könnte mich nur noch mit der Fernsehkamera sehen. Aber da herin ist nirgends eine. Wäre auch ein Schmarrn für so einen alten Grantler. Dass der noch gewusst hat, wie der Schlüssel von dem Schnapskastel gesteckt ist. Und wie das Brettl da gestanden ist. Allerhand. Gute Augen hat er auch. Aber mein Lieber, ich bin doch nicht blöd. Und wenn er meint, dass ich darin nicht telefoniere, da hat er sich getäuscht. Jetzt erst recht rufe ich meinen Freund, den Rudi, bei seinem Vater im Geschäft an. 3, 5, 8, 6. Firma Hochberger. Hier Stefan Müller. Kann ich bitte den Rudi sprechen? Moment bitte. Rudi, komm her, da will dich jemand sprechen. Ja, komm schon. Ja, Rudi hier? Ich bin's, der Stefan. Mein Meister ist gerade nicht da. Mensch, Stefan, wie geht's dir denn in dem Saftladen? Na blöd. Dreck zusammenkehren und Zeug sortieren muss ich. Na, das ist am Anfang immer so. Das legt sich. Und wie ist der Meister? Ach, der spinnt was zusammen. Der meint, ich bin ein kleiner Bur und will mir weismachen, dass er alles sieht, was ich tue. Auch wenn er nicht da ist. Das hat meine Mama auch immer gesagt zu mir, wie ich 3 Jahre alt war. Naja, im Erraten ist er ja ganz gut. Dass ich den Dreck unter die Bretter runterkehrt hab und dass ich an seinen Schnaps hingekommen bin, das hat er gleich gespannt. Du wirst aber auch ein Depp sein. Sowas spannt doch jeder. Aber dass ich jetzt mit dir telefoniere, das spannt er nicht. Ich hab mir die Telefonschnur ganz genau angeschaut, wie es gehängt ist. Und einen Hörer habe ich nur mit dem Taschentuch angefasst. Ja, und fertig Gespräche notiert? Ja, das kann er erst bei der Abrechnung merken. Und da hat er sich dann eben verzählt. Abgesehen davon, dass ich bis dahin schon gar nicht mehr da bin. Ja, aber das weiß doch noch nicht gewiss. Bei dem alten, verkalkten Datterer werde ich länger bleiben. Der soll doch jemand anderen anspinnen. Ach, Herrschaftszeiten! Jetzt liegt die Nagelkiste mitsamt die ganzen Nägel am Boden. Sowas Saudumms. Ja, bist hinkommen! Ah, wo? Die stehen ja 2 Meter weit weg von mir. Du, Stefan, ich glaub's ist gescheiter wie Hängei und du räumst schnell auf. Sonst kriegst du einen Krach. Ach, ob der Grantler mit mir einen Krach macht oder nicht, ist mir wurscht. Ah, jetzt werd ich narrisch. Jetzt ist mir die Kiste mit den ganzen Beschlägen, die einordnen hätte sollen, runtergerutscht. Jetzt räumt's erst auf, Stefan. Ich ruf dich nachher noch einmal an. Servus, bis später. Servus. Der Steffi hat sicherheitshalber einen Blick in den Hof geworfen, ob der Meister Eder in der Nähe sei, und dann hat er fieberhaft angefangen aufzuräumen. Richtig ins Schwitzen ist er gekommen. Aber der Meister Eder kam schneller zurück, als er dachte. Und der Pumuckl flüsterte dem Meister schnell ins Ohr. Du, der hat mit seinem Freund Rudi telefoniert und gesagt, dass du ein alter Datterer bist und ein Grantler. Und dann habe ich gleich 2 Kisten vor Zorn runtergeworfen, wo du doch noch nie gedattert hast, oder? Ja, dann werde ich unserem Freund Stefan jetzt gleich was vordattern. Was meinst du? Ja, wie sieht's denn da herin aus? Da liegt ja mehr auf dem Boden als auf dem Tisch. Sie werden jetzt bestimmt glauben, dass ich das alles runtergeschmissen habe. Na, das glaube ich nicht. Ja, und wenn ich sage, dass das alles von alleine runtergefallen ist? Dann glaube ich dir das. Aber wer soll es denn außer mir runtergeschmissen haben? Das kann ich dir ganz genau sagen, weil du telefoniert hast. Ach, das hat doch nichts mit den Kisten zu tun. Du hast doch mit deinem Freund Rudi telefoniert, oder? Deswegen brauchst du nicht so kasig werden im Gesicht. Ida, mir ist nicht gut. Warum denn hast du Hunger? Wir machen dann schon Brotzeit. Na, ich hab keinen Hunger. Der alte Datterer und der Grantler hat eine Wurstsemmel für dich. Ja, aber woher wissen Sie denn das alles? Du gibst also zu, dass du telefoniert hast. Wenn Sie doch alles wissen. Und das mit dem Schnaps auch? Ja. Und dass du im Hof Zigaretten geraucht hast. Und dass du den Dreck unter die Bretter gefegt hast. Ja, aber das ist doch schrecklich, wenn Sie mal alles wissen. Jetzt frage ich dich, ist denn so schön für dich, wenn ich was nicht weiß? Macht's denn gar so einen Spaß, hinterm Rücken was anderes zu tun, als du sollst? Ja, aber gar nichts tun können ist aber greislich. Da fürchte ich mich ja. Das Fürchten kannst du sparen, wennst ehrlich und aufrichtig bist. Und noch eins, ich glaub, dass du in der Schule nie durchgefallen wärst, wenn du nicht auch allebei was anderes getan hättest, als das, was du hättest tun sollen. Aber hinter so jemand wie dich müsste man ja eine ganze Horde von unsichtbaren Geistern setzen, damit man dir auf die Sprünge hilft. Merkt ihr, ich hab so einen unsichtbaren Geist. Nein, nein, das glaube ich Ihnen nicht. Ja, was denn dann? Na, schon eher, dass sie irgendwelche Drähte oder Antennen oder Kameras oder sowas haben. Naja, dann glaubst du lieber an ganz geheimnisvolle Drähte und zwar liegen die kreuz und quer im ganzen Haus. Und können Sie mit denen Drähten auch Bretteln umfallen lassen und Kisten? Freilich, wie es mir gerade einfällt. So, und jetzt gehe ich hinauf und richte uns eine Brotzeit her. Und du kommst nach, wenn du das alles aufgeräumt hast, gell? Aber richtig. Ja, Herr Eder. Der Meister Eder ist also in die Wohnung hinaufgegangen und der Pumuckl ist nach ungefähr 5 Minuten nachgekommen. Und er hat sich seinen kleinen Bauch gehalten vor Lachen. Zuerst hat er die Drähte gesucht und mitten im Suchen hat er sich nicht mehr zu suchen getraut und dann wollte er sich zum Sortieren hinsetzen und ganz langsam und dann ist er plötzlich aufgestanden und hat ganz schnell im Stehen sortiert und dann hat er sich plötzlich hingestellt und dann hat er gesagt, Herr Eder, wenn Sie schon alles sehen und hören, dann sagen Sie doch bitte schön, dass vom Rauchen und das vom Schnaps und das vom Schnaps nicht meinem Vater. Das tut ihm fast schon leid. Wenn er es nachher als Heimlichtun aufhört, ja. Sage ich natürlich nichts zu seinem Vater. Sagst du ihm, dass du das gehört hast? Nein, Pumuckl, sonst schnappt mir der Steffi noch über. Und das wollen wir doch auch nicht, oder? Ich glaube, jetzt können wir uns dein Dauerauge eine Zeit lang sparen. Unsere Erziehung hat, so meine ich, doch hingehaut, oder? Ja. Und weißt du was? Erziehen ist ja eigentlich eine ganz leichte Sache. Findest du nicht? Ja. Ja, wenn man einen Pumuckl hat, nachher schon. Tja, für den Fall, dass jetzt eure Eltern seufzen, schade, dass wir keinen Pumuckl haben, da kann ich nur sagen, Vorsicht. Es hätte auch so seine Nachteile. Denn es kann ja auch vorkommen, dass gerade in dem Augenblick, wo Kindern ausnahmsweise keine Dummheit einfällt, ausgerechnet der Pumuckl eine macht. Stimmt's? Aber jetzt wollen wir gleich hören, wie die Geschichte weitergeht.